Joseph Henrich, einer der wichtigsten Theoretiker in Sachen kultureller Evolution, hat das Konzept der CREDs entwickelt, Credibility Enhancing Displays. Weil sich mit Worten viel behaupten lässt, braucht es Handlungen oder nicht fälschbare Zeichen, die signalisieren, dass hier kein Dilettant, Scharlatan oder Betrüger am Werk ist, sondern jemand, der sein Handwerk versteht. Mag es sich auch in nicht einsehbaren, mithin nicht überprüfbaren Regionen vollziehen. CREDs sollen zudem als Überwältigungstechniken das Publikum überzeugen. Auch das ist eine evolutionär zutiefst in unserer Psyche verankerte Gewissheit. Taten sagen mehr als Worte. Der Evolutionsbiologe Manvir Singh geht so weit, Schamanismus als einen Komplex von Traditionen zu erklären, die in erster Linie dazu dienten, das Publikum zu überzeugen, dass Schamanen über einen besonderen Draht zur Anderswelt verfügen. Sie setzen auf jene Strategien, die ihr Wirken am glaubwürdigsten erscheinen lassen. Dazu gehören seltsam anmutende Praktiken der Ekstase, die kein vernünftiger Mensch aufführen würde, und die deshalb bewiesen, dass der oder die Ausübende tatsächlich im Besitz anormaler Kräfte ist. Das erkläre die fast skandalöse Seltsamkeit, wie sie für viele Trance-Inszenierungen typisch sei. Singh ist kritisiert worden, dass er aus einer modernen Perspektive heraus argumentiere, die das schamanische Schauspiel als eine Art Aberglauben beschreibe, von dem die anderen erst überzeugt werden müssten. Wie wir aber zeigten, es ist für Menschen ganz natürlich daran zu glauben. Das geschieht intuitiv. Zweifellos richtig liegt Singh jedoch mit der Betonung dessen, dass es eine Tendenz hin zu Theatralik und dramatischen Auftritten gibt und dass diese mit Institutionalisierung und Konkurrenz wächst. Wo es mehrere spirituelle Spezialisten gibt, treten die unweigerlich in einen Wettbewerb zueinander und werden in CREDs investieren. Das fördert die Imposanz ihrer Auftritte und Kostüme sowie die überwältigende Performance. Aus der Trance wird die Ekstase. Eine schamanische Seance ist also immer auch Show. Aus diesem Grund drängt die Trance so in den Vordergrund. Was ist beeindruckender als Menschen, die außer sich geraten?